für die Schüler. Alle Schulen im Landkreis Garmisch-Partenkirchen blieben heute geschlossen. Bei Facebook gibt es mal wieder eine Änderung der Privatsphäre-Einstellungen. Alle Nutzer des sozialen Netzwerkes können künftig bei einer namentlichen Suche über die Webseite gefunden werden, ob sie das wollen oder nicht. Bisher konnten sie das in den Privatsphäre-Einstellungen unterbinden. Die Funktion werde jetzt vollständig entfernt, kündigte Facebook an. Ihre Auszeichnung werde der weltweiten Abrüstung einen Schub verleihen. Außenminister Westerwelle hat es begrüßt, dass der Friedensnobelpreis in diesem Jahr an die Organisation zum Verbot von Chemiewaffen geht. Gratulation kam auch von der EU-Kommission. Mitarbeiter der Organisation sind im Moment in Syrien unterwegs, um die Vernichtung der syrischen Chemiewaffen vorzubereiten. Kinowerbung für neue Produkte könnte zwecklos sein. Zumindest für Zuschauer, die Popcorn oder Chips knabbern. Das hat eine Studie an der Universität Köln ergeben. Der Grund dafür sind nach Erkenntnissen der Forscher, dass man sich unbekannte Produktnamen nur richtig merken kann, wenn man sie unbewusst lautlos nachspricht. Das gehe aber nicht, wenn man den Mund voll habe, hieß es. Hitradio Ohr. Einfach näher dran und besser unterwegs. Der Verkehrsservice. Präsentiert von Volvo Autohaus Neurohr in Offenburg. Persönlicher ist besser. Jetzt die neuesten Modelle probefahren. Besser unterwegs mit Ihrem Volvo Autohaus Neurohr in Offenburg. Leider ist die A5 immer noch eine Geduldsprobe. Basel Richtung Karlsruhe. Zwischen Hartheim, Heitersheim und Bad Krozingen nach dem Unfall 3 Kilometer Stau. Dann im weiteren Verlauf zwischen Appenweier und Bühl 8 Kilometer stockend und weiter zwischen Ettlingen und Bruchsal hier noch 10 Kilometer Stau. Blitze auf der B3, La Richtung Friesenheim bei Huxweier und am Ortseingang Wolfach beim Stadion hier beidseitig. Viel Spaß mit Charlie. Schönen Abend. Hey DJ! Guten Abend. In a few minutes, my engineer Jonathan E. at Master Control and I are gonna go looking for something perfect. That's right, the perfect beat for you, especially if you are up at Planet Rock. Und jetzt die schlechten Nachrichten. Ja, und hier ist er, euer Donnerhammer, eure echt ätzende Röhre. Darf ich vorstellen, Charlie? Oh, Mamma mia. Charlie, nur noch 2 Sekunden. Jetzt geht's los, Mona Lisa. Jetzt geht's los. Oh, du lass an jetzt. Charlie, es geht los. 1, 2, 3. Jetzt kommt's. Oh, oh Mann. Geballte Ladung Power. Sympathisch. Gut. Was ist das?

Roten Kreuz meine Mutter versorgt, ist bei uns alles besser geworden. Meine Mutter ist in besten Händen und ich habe wieder Zeit für mich. Und die Pflege ist einfach spitze. Informieren Sie sich doch mal über das Serviceangebot bei der Sozialstation vom Roten Kreuz in Kehl, Offenburg, Hausach und Bühl. Die Sozialstation vom Roten Kreuz hilft, wo ihr zu Hause ist. Netto-Marken-Discount präsentiert die Samstagskracher. Alles andere als alltäglich. Nur morgen mit Falkenthaler EU-Tafelwein. 1 Liter für nur 1,19 Euro. Und Wiener Würstchen, die 1-Kilo-Packung für nur 3,99 Euro. Netto. Einfach besser. Da geht einem doch das Herz auf. Diesen Samstag ist in Aachen der Einkaufsstadt mit Herz Herbstbauernmarkt mit Produkten aus der Region und in den Aachener Fachgeschäften extra lange geöffnet. Bis 20 Uhr. Ihre Einkaufsstadt Aachen lässt auch Ihr Herz höher schlagen. Mit dabei Planet P, the whole world of fashion in Aachen. Bevor der Winter auch bei Ihnen einbricht, lieber zu Ihrem Peugeot-Service. Wir machen den Wintercheck für alle Fabrikate und bieten Ihnen eine Top-Auswahl an Winterkompletträdern und saisonalem Zubehör. Jetzt bei teilnehmenden Händlern. Heute Abend, Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, nach Schirmer, heute Abend. Heute Abend im Codex, hallo. Die mordsmäßige Single-Party, sag ich mal. Heute ist nämlich ein Riesenaufgebot da. Da gibt es also nicht nur Zeitvertreib mit Wettnageln, Pfeilbude, Maßkrug schieben, mit Krausi Dosen werfen. Innerhalb der Oktoberfestwochen im Codex. Dann gibt es ja wie immer die Love Letter Aktion mit lustiges Briefe schreiben. Und die Armbänder signalisieren den Single-Status. Grün, Single, ich bin für alles offen. Rosa, willkommen, du Ponderosa. Blau, ich will nur Spaß. Rot, ich bin vergeben. Und dann ist das Solo-Magazin da mit einem Extrastand und einem Glücksrad. Codex Club in Aachen. Connection complete. Morgen Samstag, die Nacht der Tracht. Ach ja, dann gibt's heute noch 10 Euro Bonusverzehr, wer im Dirndl oder in der Lederhose kommt. Und morgen genauso übrigens. Die Nacht der Tracht. Dirndl, Lederhose oder Fasnachtstracht, wer keine Bayern-Geschichten hat. Wiesenspiele, wie gehabt, ortshaft ist. Super, und heute in einer Woche im Codex, just another Ladies Night. Codex Club in Aachen. Wow! Die Ladies ganz zuvorkommend werden sie behandelt. Nämlich, alle Ladies bis 22.30 Uhr bekommen 20 Euro Freiverzehr. Bis 23.30 Uhr noch 10 Euro und bis 24 Uhr 5 Euro Freiverzehr. Und dann heute in einer Woche die Durstlöscherparty am 19. Oktober. Seid gespannt auf Gaga, Zara Khan. Die sind weit über alle Beatport Minimal Charts bekannt. Claudio Tahi, Ned O'Neill, Gianni Salpingitis, Kilian Hüssam und so weiter. Einlass ab 22 Uhr heute. Codex Club in Aachen. Da sind sie, die Oktoberfestwochen. Jumai. Ich mag es, wenn es wehtut. Gruselig. Abgedreht. Aber vor allem phänomenal. Hier bekommt ihr das volle Programm. Seid ihr bereit? Heute haben wir Freitag. Jetzt lassen wir uns krachen. Jetzt lassen wir uns krachen. Seid ihr bereit? Möge die Party beginnen. Und Sendezentrum Kanal 0 Durchblick. Macht euch jetzt bereit für die volle Ladung Power. Nachtschwärmer Spezial. Ladies and Gentlemen, welcome to the main event. Y'all ready for this? Don't want no short dick man. Don't want no short dick man. Don't want no short dick man. Don't want no short dick man. them things that couples doing in love. You know, why the emotion gotta move so fast? Love is progress if you can make it laugh. Why is it that you just lose control? Every time you agree on taking it low. Fools and lust could never get enough. Cause fools and lust could never. Nochmal zwischen euch, hallo, willkommen am Freitag. Hier bei Hit Radio geht's ins Wochenende. Und zwar mit vollem Power. Aber jetzt haben wir erst kurz eine kleine Verkehrsgeschichte. Staumeldungen A5 Basel Richtung Karlsruhe zwischen Appenweier und Bühl 5 Kilometer Stau. Weiter zwischen Etzlingen und Bruchsal 4 Kilometer Stau. Und Blitzer B3 La Richtung Friesenheim bei Hugsweier und Ortseingang Wolfach beim Stadion beidseitig. Schon wieder voll bei den 90ern gelandet, die am Anfang. Aber wir haben noch Italo, wir haben NDW, neue deutsche Welle. Und noch einiges anderes. Und der Stress der Menschheit ist auch hier. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's. Hallo Bandi. Und ja, du bist zu spät dran. Ich hab schon lang angefangen, Earl. Also, wer macht mit? Der Bandi kann rufen. Los. Also, so, los. Was ist denn? Brothers and sisters. What's going on? El Bandi. Is in the house. Ja. Yeah. 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2. Clap your hands, everybody! We like the music, we love the disco sound. I know your every move, so won't you just let me be? I've been here times before, but I was too blind to see that you seduce every man. This time you won't seduce me. Just say that's okay. Hey baby, do what you please. I have the stuff that you want. I am the thing that you need. She looked me deep in the eyes. She touching me so to start. She says there's no turning. Das ist wieder die tierische Ausgeburt eines genialen Mashups. Hä? Der Musikteppich oder das meiste ist von Irene Cara, What a Feeling. Und dann viele andere noch dabei. Michael Jackson, LMFO, Usher und so weiter. Absolute Spitze! Wow! Eine heiße Sendung. Oh ja, eine ganz heiße Sendung. Eine kochend heiße Sendung. Eine höllisch heiße Sendung. Die volle Dröhnung. Action, Bier und Silikon. Waking up. Are you ready to party? Ja, ich schalte kurz nach oben nach Italien. Night's Entertainment. È arrivato anche il vostro momento, sono arrivati tanti mashup anche questa settimana. DJtime@dj.it. Ne abbiamo selezionato uno di un ascoltatore che mi scrive questa mail con allegato il mashup che abbiamo scelto. Ciao Albertino, questo è il mio ultimo mashup che ho realizzato in collaborazione con Alessandro Fiore, DJ F. Chi scrive invece è Rosario Marafini da Cori in provincia di Latina. Il mashup che ascoltiamo tra pochissimi secondi è di Nicky Romero e Avicii, la base di I Could Be The One, mentre la parte cantata è Numb dei Linkin Park. So faithless, lost under the surface. Don't know what you're expecting of me, but under the pressure of walking in your shoes. Di Avicii e Nicky Romero del nuovo singolo I Could Be The One, i nostri amici Rosario Marafini e Alessandro Fiore. So, danke schön nach Italien. Jetzt kommt die Der Garten, die Wohlfühloase vor der Haustüre. Erleben Sie magische Gärten und vertrauen Sie Gaia, der Mutter Natur. Und das am besten mit den Experten für ökologische Gärten. Frank Hügle, Gaia Garten- und Landschaftsbau in Berghaupten. Wir führen Sie zu den Wurzeln. www.galabau-hügle.de. Machst du mich an? Ich? Nein, der Balsamico von Theo der Essigbrauer. Der Höhepunkt für meinen Salat. Direkt vom Holzfass. Ganz ohne Zusatzstoffe. Natur pur. Sei schlauer und kauf Theo der Essigbrauer. Erhältlich bei Edeka Südwest. Infos unter www.balema.de. Hitradio Ohr präsentiert Shaggy im Universal Dog. Mr. Bombastic live in Concert. Samstag, 12. Oktober ab 22 Uhr im Dog in La. Jetzt ran an die Tickets. Ich finde es gut, meinen Körper herauszufordern und mich im Freien zu bewegen. Da muss man viel und vor allem das Richtige trinken. Aqua Römer, das Mineralwasser mit dem großen Calciumdepot, bietet mir täglich alles, was ich brauche. Erfrischung und viel wertvolles Calcium für einen gesunden Körper. Aqua Römer. Tag für Tag mehr vom Leben. Ihr Obi-Markt in Offenburg zeigt sich von seiner schönsten Seite und lädt Sie jetzt am Sonntag von 13 bis 18 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag ein. Erleben Sie tolle Lieferantenvorführungen, Kinderschminken sowie Essen und Trinken auf dem Parkplatz. Bestaunen Sie außerdem unseren Weihnachtsmarkt mit vielen tollen Ideen zur Weihnachtszeit. Und freuen Sie sich auf 15% Rabatt auf einen Artikel Ihrer Wahl. 15%! Aber nur jetzt am verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Natürlich in Ihrem Obi-Markt in Offenburg. Die Temperaturen sinken, die Flugpreise gleich mit. Sichern Sie sich noch bis Sonntag 2 Millionen reduzierte Tickets schon ab 33 Euro. Jetzt auf germanwings.com. Hitradio Ohr und das Jazzhaus Freiburg präsentieren Connected, die 90er Party im Freiraum Offenburg. Hip-Hop trifft Pop trifft Rock. Von Fettes Brot über Scooter bis zu Guano Apes und East 17. Connected, die 90er Party, Samstag, 12. Oktober im Freiraum Offenburg. Alle Infos unter freiraum-offenburg.de. 2 Millionen reduzierte Tickets ab 33 Euro, nur bis Sonntag auf germanwings.com. Männer von Format kaufen ihre Anzüge bei Bonacelli. Feinste italienische Qualität zu Fabrikverkaufspreisen. Bonacelli Fabrikverkauf in Lahr, Lotzbeckstraße. Hitradio Ohr und das Forum Offenburg holen die Stars in die Ortenau. Zum 5-jährigen Jubiläum des Forums kommen Frauenschwarm Matthias Schweighöfer und Schauspielkollegin Anna Bederke auf ihrer exklusiven Kinotour nach Offenburg und präsentieren ihren neuen Film Frau Ella, lieber spät als nie. Am Dienstag, 22. Oktober live im Forum. Jetzt noch schnell Tickets sichern unter forumcinemas.de. Heute Abend Codex Club in Aachen. Connection complete. Hat man es gehört? Mein Fußschalter ist umgekippt. Ja, so, heute im Codex. Da geht's mal richtig ab. Heute ist wieder die Single Party. Und da gibt's jede Menge Aktionen mehr als sonst. Zum Beispiel die Wiesenspiele, Wettnageln, Pfeilboot im Maßkrug schieben, mit Krausi Dosen werfen. Dann gibt's natürlich die Maßkrug und die Maßmix. Und die Love Letter Aktion, Armbänder signalisieren deinen Single Status. Grün, rosa, blau, rot. Und für alle in Tracht gibt's 10 Euro Freiverzehr bis 24 Uhr. Also Männlein wie Weiblein. Sonst bekommen ja nur Ladies Freiverzehr bei der Single Night. Aber hier ist mal umgekehrt heute. Und das Solo-Magazin ist da. Mit einem Stand und Glücksrad. Ja, wie? Codex Club in Aachen. Connection complete. Morgen Samstag. Die Nacht der Tracht. Die Nacht der Tracht. Und wieder die Originalwiesenspiele. Marsmix. Und wer in Dirndl, Lederhose oder Fasnachtstracht kommt, erhält 10 Euro Freiverzehr bis 24 Uhr. Ja, mei, das macht nicht Spaß. Codex Club in Aachen. Ein Herzlich durch ein Vogelnass. Fetzig, bohrisch, 1, 2, 3, 4. Hey, Codex Club in Aachen. Heute in einer Woche, Just Another Ladies Night am 18. Oktober. Da sind die Ladies ganz, ganz hervorgehoben. Nämlich alle Ladies bis 22.30 Uhr 20 Euro Freiverzehr. Bis 23.30 Uhr 10 Euro und bis 24 Uhr 5 Euro Freiverzehr. Und dann morgen in einer Woche, 19. die Durstlöscher-Party. Seid gespannt auf Gaga, Sarah Khan, die auf den Beatport Minimal Charts gar nicht mehr wegzudenken sind. Dann sind auf zwei Floors Claudio Tahi, Ned O'Neill, Gianni Salpingidis, Killian Hüssam, Hene, April Fate, Unüberlegt und Alexander Zirkel. super. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow. Mein lieber Herr Gesangsverein. Jetzt fahren wir ab. 1, 2, 3, jetzt machen wir ein Techno. Aus der 90er Techno-Zeit. Cosmonova. Ladies and gentlemen, what you heard. Radio. Christina Aguilera. Da fällt einem nichts mehr ein. Hallo, was machen meine Mädels? Die Petra und Family schreibt, gefällt uns sehr weiter so, aber um 20.15 Uhr kommt der Alte. Oh nein, das könnt ihr doch nicht machen. Könnt mich doch nicht allein hier lassen. Aber ich habe ja einen Alten hier. Ja. Hört mal, ich kann nicht verstehen, wieso ihr diese Sendung einschaltet. Raus. Das ist ein Spezialmix aus den 90er und 80er Jahren, noch von Schallplatte damals aufgenommen. Man hört's. Robert Miles. It's a Dream. Spezial. We'll be right back. Das weckt Erinnerungen, Nachtschwemme. It's a Dream Spezial mit Robert Miles. FM Stereo, FM Stereo, FM Stereo. Just dance and move your body. Hier geht's Schlag auf Schlag. Kylie Minogue und Katy Perry, ein Spezialmashup. I used to bite my tongue and hold my breath, scared to rock the boat and make a mess. So I said quietly, agreed politely. I guess that I forgot I had a choice. I let you push me past the breaking point. I stood for nothing, so I fell for everything. Also bevor der Alte kommt im TV oder gar Fußball, müssen wir unseren Reisebericht mal bringen. Weil die Saison ist sowieso vorbei und da muss ein Bericht gemacht werden. Jetzt habe ich zwei alte Weggefährten geholt. Der Eugen und der Max. Aber die haben es nicht mehr so drauf. Aber egal, wir probieren es. Wir machen einen Reisewetterbericht. Und das, was Sie falsch sagen, das wird auf Band aufgenommen und wird rausgeschnitten, okay? Und nun der Reisebericht aus der Dachkammer. Ja. Denn der nächste Urlaub kommt ganz bestimmt. Jetzt, wo die Urlaubszeit angebrochen ist, wo das herrliche Wetter den Sommer ankündigt, beginnt wieder, wie alljährlich, die große Völkerwanderung nach dem Süden. Genitalien. Moment, Genitalien, das schneiden wir raus, ja? Lass mir weg, ja, ist gut. Da könnte man sich ja sonst was bei denken, ne? Italien, das war auch das Ziel der Gräfin Steckenhain. Ach bitte. Falsch. Gräfin Reckenstein heißt die wohl hier, ne? Das ist hier verdruckt. Dieses herrliche Reiseziel vieler Urlauber war der Gräfin bis heute noch unbekannt geblieben. Deshalb wählte sie sich einen erfahrenen Reisebegleiter, den Grafen Stoßenrein. Also bitte. Rosenstein soll das wohl heißen, ne? Gemeinsam bestiegen die beiden bei herrlichem Sonnenschein eine scheißgelbe Reisemöse. Was? Also Jungs, jetzt reißt euch doch bitte mal zusammen hier. Eine maisgelbe Reiseschäse, richtig, soll ja das heißen. Auf dem Kutschbock saß Stolz mit einer langen Peitsche in der Hand der Affe Nedolf. Der Neffe Adolf, Mensch. Was sagen das? War meine Schuld. Der Neffe Adolf. Mit seinem zerfressenen Sack. Mit der Neffe Adolf in seinem zersessenen Frack und seiner verbrickelten Nille. Und also wirklich. In seiner vernickelten Brille, das ist doch ganz einfach. Und seiner vernickelten Brille, das weiter, ja? Läuft das Band noch? Ja, aber das stelle ich bald ab hier, das gibt's doch nicht. Die Gräfin und der Graf waren von der Reise, die sie entlang der Greizer Schwänze führte. Schweizer Grenze. Der Schweizer Grenze führte, hell begeistert. Immerfort lobte die Gräfin die Nille der Statur. Die Stille der Natur, Mensch. Als dann schließlich die Grenze passiert war, begegneten den beiden viele Reisende mit wunden Pimpeln. Was ist das? Mit bunten Wimpeln. Also,

Wieder speziell für die Frauen, ha? Alle Ladies bis 22.30 Uhr 20 Euro Freiverzehr. Bis 23 Uhr 10 Euro und bis 24 Uhr noch 5 Euro. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Also, meine Herren, ihr wisst Bescheid. Und Samstag, 19.10. Durstlöscher. Die Durstlöscher-Party. Seid gespannt auf Gaga, Zare Khan, welche in diesem Jahr mit ihrem Sound nicht mehr aus den Beatport Minimal Charts zu denken sind. Dann auch dabei auf zwei Floors natürlich Claudio Dahin, Nate O'Neill, Gianni Sabin Gittis, Kilian Hussam, Hine, April Fate, unüberlegt, Alexander Zirkel. Ja, okay. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Mitgebracht. We'll be right back. 20.24 Uhr am Freitagabend. Hallo Nachtschwärmer. Die volle Ladung. Aber jetzt kommt der Knaller. Pass auf. Krieg ich mal einen kurzen Soundcheck, bitte? Die explosive Minute. Wieder in die 90er Techno-Zeit gezogen, ha? Transnation Cap. Wir haben gleich halb neun. Hallo Nachtschwärmer. Und die doofe Witzecke ist in Vorbereitung. Ja. Wochenend und Sonnenschein und alle machen Schweinereien. Voll abgefahren. Ziemlich gut drauf, ziemlich schick ansetzen, Hut auf. Rolex tickt man, seh ich gut aus. Hol mir den Kick, den ich absolut brauch. Hier, yeah. Wieder mein Solo-Ausritt in den Pose-Outfit. Mach ich's mir nett, mach mich brett, fett drauf. Schiff, Pose, die Beute mit Pose-Ausschnitt. Mach wie du meinst, mach wie ich bei. Es ist auf Ton, Wurm, Huren, Prügelein. Ey, alles cool, mach wie du willst. Ich geh lügen, bis du ihn liegen willst. Er geht nicht weg, aller, mach Geld. Er klau Ideen, bis zum stehen, Tag, Mensch. Nimm meine Mutter, eine miese Schlampe. Besitze keine Energiesparlampe. Zu Hause sitzt die Frau mit Kids. Im Augenblick bekämpfe ich den Wunsch, der wie jeder sehen kann, in meinen Augen blitzt. Alter, krasse Wort, sie sagt, lass es raus und es heißt darauf loszulegen. Ich muss Zeit gewinnen, bestellt weiter, drinks, wie es nicht mein Ding, versuch ich mir einzureden. Lächerlich, ich becher mich weg, mag die Verhau raus, was in deinen Fässern steckt. Ich saug's aus, weil es mich vergessen lässt. Meine Gedanken sind besessen von Sex. Wir bin offensiver vom Mann, doch ich bin besoffen, schiele sie an. Kurz darauf liegt mein Kopf neben der Toilette, hätte nie gewettet, das kommt meine Ehre. Zwei Sommerhits. Wenger Boys und Playa Hitty aus den 90ern. Ja, höchste Zeit. Also, steht ein Typ in der Disco mit einem T-Shirt mit folgender Aufschrift: Ihr Assis habt drei Probleme. Kommt der erste Assi: Ey Mann, was soll das? Sagt der Typ: Siehst du, das ist euer Problem. Ihr seid viel zu neugierig. Wenig später der zweite Assi: Ey Mann, was soll das? Brauchst du einen aufs Maul? Sagt der Typ: Siehst du, das ist euer zweites Problem. Ihr wollt immer nur Stress. Als der Typ aus der Disco ging, kommen alle drei Assis mit Messern auf ihn zu und sagen: Ey Mann, jetzt bist du aber dran. Meint der Typ: So, und das ist euer drittes Problem. Er kommt mit Messern zu einer Schießerei. Ja. Haben wir einen? Ja. Evi übernachtet zum ersten Mal bei ihrem Freund. Er schlägt vor, die neuen Kondome mit Geschmack zu probieren. Er macht das Licht aus und Evi stürzt sich auf sein bestes Stück. Oh geil, schmeckt nach Käse und Zwiebeln, keucht er. Mach langsam, ich hab das Ding noch gar nicht an. Das ist zu viel, ne? Also jetzt reicht's. Dieser Wahnsinn muss aufhören. Das ist zu viel. Papa, Baby, genug ist genug. Das ist... Ist ja klasse. Das ist zu viel. Ich rutsche jetzt extra den Treffer. Das könnt ihr ruhig machen. Ruhe, die kriegen sich nicht mehr hier, Ruhe. Ich kotze jetzt erstmal ins Tripperhaus. Das könnt ihr ruhig alle hören. Are you ready? Auf unserer Frequenz, da brennt's, my friend. Mind. I'm yearning for a situation, hypnotized by your temptation. If you need someone to talk to, and there is no one you can walk to, give me a call and I'll be there for you. I wanna care. We are walking like in a Dolce Vita. This time we got it right. We're living like in a Dolce Vita. I miss here and there and everywhere. I feel alone, but I just don't care. At first I didn't like the guy, but I don't care, cause I'm saying goodbye. You call it new, I call it old. I feel that I am sold. Immer freitags ist der liebe Charlie hier bei Hitradio ab 19 Uhr. Radio. Radio. Nichts für schwache Nerven. In dieser Sendung werden die Naturgesetze außer Kraft gesetzt. Wie schrecklich. Alles klar. Yeah. Dreh das Radio auf. Until you wake up Saturday afternoon. Eine deutsche Story, die Dancehall-Story, check meine Reggae-History. Und auch in Kiel, in Hamburg und in München und von Wismar nach Schwerin, in Mannheim und in Köln, in Braunschweig und in Rosenheim, in Münster und in Dortmund, Nürnberg und in Weil am Rhein. Meine Freundin ist ein bisschen geisteskrank, ihr Kleiderschrank ist höher als mein Kontostand. Hätte ich alle ihre Sachen im Depot bei der Bank, wäre ich wie Rockefeller niemals abgebrannt. Meine Freundin ist ein bisschen geisteskrank, ihr Schuhschrank ist höher als mein Kontostand. Hätte ich alle ihre Latschen im Depot bei der Bank, wäre ich wie Rockefeller niemals abgebrannt. So gesehen ist sie wirklich ganz ne Liebe, obwohl es Tage gibt, da erwachen ihre Zwiebel. Sie zieht ne Miene, als wäre die Welt am Untergehen und nimmt mich an der Hand, als würde sie von nem Pferd die Zügel nehmen. Überredet, dann geh ich eben mit ihr raus, sage Ciao auf unbestimmte Zeit zu meiner Couch. Noch in der Tür frage ich sie, wo willst du hin? Und sie sagt, nur mal schauen, weil ich hab nix anzuziehen. In Mannheim und in Köln, in Braunschweig und in Rosenheim, in Münster und in Dortmund, Nürnberg und in Weil am Rhein, in Freiburg und Saarbrücken und in Passau und in Trier, in Aalen, Aachen, Augsburg, Allgäu, Bodensee, Revier. Meine Freundin ist ein bisschen geisteskrank, ihr Kleiderschrank ist höher als mein Kontostand. Hätte ich alle ihre Sachen im Depot bei der Bank, wäre ich wie Rockefeller niemals abgebrannt. Meine Freundin ist ein bisschen geisteskrank, ihr Schuhschrank ist höher als mein Kontostand. Hätte ich alle ihre Latschen im Depot bei der Bank, wäre ich wie Rockefeller niemals abgebrannt. Eigentlich wollte ich gerne in den Plattenladen, geht nicht, weil Frau will ja Beratung haben, wir sind wie so viele an den Samstagen mitten in der City, wie Hasen am Haken schlagen. Sie sollte es besser mit einer Freundin bewahrtschlagen, denn wenn ich sag, da steht ihr nicht, will sie es trotzdem haben. Und so geht's vom einen zum anderen zum nächsten Laden. Sie der Tourguide vorneweg, ich der Depp am Taschentrag. In Stuttgart und Berlin, in Wuppertal und auch in Kiel, in Hamburg und in München und von Wismar nach Schwerin, in Mannheim und in Köln, in Braunschweig und in Rosenheim, in Münster und in Dortmund, Nürnberg und in Weil am Rhein. Meine Freundin ist ein bisschen geisteskrank, ihr Schuhschrank ist höher als mein Kontostand. Hätte ich alle ihre Latschen im Depot bei der Bank, wäre ich wie Rockefeller niemals abgebrannt. Fast geschafft, kurz vor acht an dem Ladenschluss gesetzt, noch ne Hose und ein Top auf die Paypal-Card gesetzt. Alles auf den letzten Drück, gar nichts wie raus aus dem Geschäft, in die S-Bahn oder besser in den Güterzug gequetscht. Hey, wir sind zurück, wie vom Mount Everest, selbst die ist abgehetzt, als sie sich zu mir auf die Couch setzt. Sie ist so süß und wir werden ganz intim, als sie sagt: Schatz, ich hab nix auszuziehen. In Detmold und in Chemnitz, Leipzig, in Dresden und in Worms, in Erfurt und in Lübeck und in Frankfurt und in Konz, in Würzburg und in Meißen und von Paderborn nach Bonn, in Kassel, Halle, Essen, Wiesbaden, Baden-Baden, in Jena und in Rostock und in Landshut und in Mainz, in Fulda, Wilhelmshaven, Ulm und zurück nach Schleiz, in Kreuznach und in Kaiserslautern, Gütersloh und Hof, in Heidelberg und Osnabrück und Oldenburg und Soest, in Bayreuth und in Bremen, genau wie in Hannover. Zu viele Städte, das Game ist lange noch nicht over. Meine Freundin ist ein bisschen geisteskrank, ihr Kleiderschrank ist höher als mein Kontostand. Hätte ich alle ihre Sachen im Depot bei der Bank, wäre ich wie Rockefeller niemals abgebrannt. Meine Freundin ist ein bisschen geisteskrank, ihr Schuhschrank ist höher als mein Kontostand. Hätte ich alle ihre Latschen im Depot bei der Bank, wäre ich wie Rockefeller niemals abgebrannt. Werbung. Freuen Sie sich nicht zu früh, wir kommen wieder. Das kann so laut sein. Bei Risiken und Nebenwirkungen erschlagen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Hitradio Ohr und das Forum Offenburg holen die Stars in die Ortenau. Zum fünfjährigen Jubiläum des Forum kommen Frauenschwarm Matthias Schweighöfer und Schauspielkollegin Anna Bederke auf ihrer exklusiven Kinotour nach Offenburg und präsentieren ihren neuen Film Frau Ella, lieber spät als nie. Am Dienstag, 22. Oktober, live im Forum. Jetzt noch schnell Tickets sichern unter forumcinemas.de. Die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten nennt man gerade. Und die zuverlässigste Verbindung zwischen A und B nennt man Taxi Novak. Wir bringen alles und jeden ans Ziel. Egal ob Einzelfahrt, Kuriertransport oder Gruppen- und Vereinsausflüge mit bis zu 20 Personen. Taxi Novak, mit uns sicher ans Ziel. Telefon Offenburg 73 073. Taxi Novak. Ich finde es gut, meinen Körper herauszufordern und mich im Freien zu bewegen. Da muss man viel und vor allem das Richtige trinken. Aqua Römert, das Mineralwasser mit dem großen Calciumdepot, bietet mir täglich alles, was ich brauche. Erfrischung und viel wertvolles Calcium für einen gesunden Körper. Aqua Römer. Tag für Tag mehr vom Leben. Völlig von der Rolle und so grün. Rollrasen von Rollrasenmüller in Lahr. Ihr Vorortproduzent für Rollrasen und Dachbegrünung aus eigener frischer Produktion. Einfach bestellen, zu Hause ausrollen und sofort begehbar. Rollrasenmüller in Lahr. Rasensaatgutdünger und Tipps vom Profi. Rollrasenmüller in Lahr am Flugplatz gegenüber DHL. Machst du mich an? Ich? Nein, der Balsamico von Theo der Essigbrauer. Der Höhepunkt für meinen Salat. Direkt vom Holzfass, ganz ohne Zusatzstoffe. Natur pur. Sei schlauer und kauf Theo der Essigbrauer. Erhältlich bei Edeka Südwest. Infos unter www.balema.de. Bei Expert Öhler gibt's Waschmaschinen, Fernseher, Drucker, Digitalkameras, Handys, Tablets, Spiele, Konsolen, Kaffeemaschinen. Bei der Auswahl ist ja gleich mein Akku leer. Expertenangebote, Top-Beratung und Top-Service. Bei Expert Öhler im City Center in Kiel und in Offenburg-Bühl. Expert Öhler macht glücklich. Sehen Sie hier rechts die Meisterwerke aller Künstler. Hier in der Vorhalle das Frühwerk von Karl Theodor Rembrembering halte. Es handelt sich hierbei um smarte Hinterglasmalerei. Weiße Gebilde auf rotem Grund. Ja, aber das sieht doch aus wie eine 99 Euro Leasingrate. Genau 99 Euro pro Monat für einen Smart Fortwo. Ja, stimmt. Jetzt bei S&G Automobil AG. So ein Blödsinn. Rembrembering. S&G Automobil AG in Aachen, Kehl, Wolfach und Offenburg. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. Connection complete. Heute Abend. Heute ist die Single Party. Die ist ja jeden Monat, aber das ist eine ganz besondere. Erstmal im bayerischen Stil. Motto: Liebesgrüße aus der Lederhose. Innerhalb der Oktoberfestwochen. Alle im Dirndl oder mit Lederhosen bekommen 10 Euro Bonusverzehr bis 24 Uhr. Dann gibt es ja das Wettnageln, Pfeilbude, Maßkrugschieben mit Krausi, Dosen. Das sind alles so Stände. Also ist echt gut gemacht. Dann gibt es das Maßmix und die Maßbier. Und Was bei Single-Party Pflicht ist, die Armbänder, die signalisieren den Single-Status. Redet jeder ein Armband um. Und dann gibt es noch einen Stand zum Briefe schreiben, weil jeder eine Nummer an der Brust hat, fast jeder, kann man ja einen Brief schreiben. Genau. Codex Club in Aachen. Und das Solo-Magazin, das überregionale Single-Magazin, hat auch einen Stand. Und mit Glücksrad und jede Menge Hostessen. Hey, das ist aber so geil. Heute Abend nach meiner Sendung kommt dann die Live-Übertragung nach 23 Uhr wieder, wie immer. Morgen Samstag. Die Nacht der Tracht, die Nacht der Tracht. Ach, da brauchen wir einen Oktoberfest-Jingle. Auf geht's. Codex Club in Aachen. Connection complete. So, für alle in Tracht gibt es 10 Euro Freiverzehr. Dirndl, Lederhosen oder Fasnachtstracht. Dann sind wieder die Wiesenspielen. Nach dem Motto Ortsopf des Leid. Und jetzt lass mir doch mal in Ruhe. Juhu! Codex Club in Aachen. Heute in einer Woche Just Another Ladies Night. Wieder Ladies pur. Alle Ladies bis 22.30 Uhr, 20 Euro Freiverzehr. Bis 23.30 Uhr noch 10 Euro. Und für alle Ladies bis 24 Uhr noch 5 Euro Freiverzehr. Also totaler Frauenüberschuss. Meine Herren, ihr wisst Bescheid. Dann morgen in einer Woche, Samstag, 19.10. Durstlöscher. Durstlöscher, seid gespannt auf Gaga, Zare Khan, auf zwei Floors. Die sind ja aus den Beatport Minimal Charts nicht mehr wegzudenken. Dann ist auch dabei Claudio Tahi, Ned O'Neill, Janis Abingitis, Guilherme Hüsam Hine, April Fate unüberlegt, Alexander Zirkel. Wir wollen feiern! Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Wow! Mal wieder diese Wahnsinnshow. Charlie ist halt wieder im Radio. Oh, Charlie. Charlie 2000. Der Lauschenliebe klappt nach jedem Ton. Charlie ist halt wieder mal am Mikrofon. Und der Beat geht boom, boom, Charlie. Leading the youths, them astray. And every day they pick and use what. Cemetery and other innocent body lay. So me sing, if John now watch over the city, go tell the world sounds and out it now go pretend. No, if John not guiding the town, then the whole foundation I go down. Everybody sing now. Hört man's Whitney Houston mit drin? Ah, oh, so geil nach Schwerner. Uhr am Freitagabend. Yes, rocks. Ja, ja, ja. The stage is set, the green flag drops. It's about to blow. Buddy, you're a boy, make a big noise. Playing in the street, gonna be a big man someday. You got fat on your face, you big disgrace. Kicking your tread all over the place. Sing. Black Sabbath, der Wahnsinn! Wow, wow. Schuhverkäufer R, der ist da drüben, ich sehe es. Aber er liegt. Was? Der liegt auf dem. Oh nein, Al, was machst du da drin? Habe ich dich gestört? Nein, nur bei einem kleinen ehelichen Beischlaf. Was? Du hast es da drüben getrieben im Studio? Das kann doch noch nicht wahr sein. Ah, du fliegst jetzt raus. Ey, du Fuzzi! Das Radio ist die letzte Scheiße. Jetzt fliegst du richtig raus. Hot dance state, but nearly 14 billion years ago, expansion started. Wait, the earth began to cool, the atom began to drool, and the fall of Bella tools, we built a wall. slowly they come. And their violence has such silence. Who are we mistaken? But you see, it's not me, it's not my family. E-oh-hey, with their hands and their arms and their arms and their arms. E-oh-hey, what's in your head? Erschütterte Nachtschwärmer. Mein Freund und größter Damenschuhverkäufer aller Zeiten hat das zweite Studio hier entweiht. Ja, er hat es da getrieben. Ach, er hat wirklich echt. Ich fühle mich gut. Ja, das glaube ich dir. Aber jetzt musst du gehen, hä? Und wenn alles gut werden soll, musst du gehen. Ja, vielleicht, hä? West Coast certified in a blue. Holding it down for the streets. No one grinds harder than DJ Kane. Einfach näher dran. Nacht schon mal, da ist was anzusagen. Und zwar die Hitradio-Party-Nacht im Kinzigtal. Wow! Am Samstag, 2. November. Und da ist der liebe Charlie auch dabei. Genau. Und zwar im Tiffany Musikbar Club. So heißt das. Da legt der liebe Charlie, also ich auf. Ah, also 2.11. vor Megan. Da ist Partypflicht. Im Kinzigtal. Ja, lass mal, das ist jetzt kein Mashup, das ist ein Remix. Also ein Originalsong verändert. Und beim Mashup sind mehrere Songs ineinander gekoppelt. Es gibt aber auch Remixe, wo manche Samples, kleine Stückchen von anderen Songs mit dabei sind. Ich schau mal rein in die Mails. Hallo Charlie, da ist der Knolle. Der Knolle, der Patrick Kiefer aus Greffern. Hallo. Er wünscht sich den Rofo-Mix. Aber das habe ich letzte Woche gebracht. Aber Knolle, dir habe ich was anderes. Hier, bitteschön. Länge besser. Freitag. Friday's here, people. Friday night is... Wasserkontrolle. Wasserkontrolle. It's Friday. It's Friday. Friday Night! Oh, das ist rauf und runter gelaufen in den 90ern. DJ Max. Aber kaum in einer Hitparade drin. Bei uns auf jeden Fall. Da war es ganz dick drin. Das war damals der Abdancer, sondersgleichen. Max DJ nannte der sich. Und mein Schuhverkäufer stänkert wieder down hier rum. Das ist ja langweiliger als in einem Schuhladen.

Man will ja versuchen, dass die Leute früher kommen. Auf diese Art und Weise. Und Samstag, 19.10. Durstlöscher. Die Durstlöscher-Party. Seid gespannt auf Gaga und Zahra Khan, welche in diesem Jahr mit ihrem Sound nicht mehr aus den Beatport-Minimal-Charts wegzudenken sind. Auf zwei Floors mit jede Menge DJs. Morgen in einer Woche Durstlöscher. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Wow! Freitag. Erlebt ihr was? Yeah. Also, worauf warten wir noch? Letzte Show beginnt. Auf die Plätze. Jetzt geht's los. Volle Power mit. Give me some the dance, dance. Cool. Nichts für Weicheier. We'll be right back. Hier ist der Kegira und Dada live. 21.26 Uhr am Freitagabend. Hallo, Nachtschwärmer. Wow. Eine heiße Sendung. Oh ja, eine ganz heiße Sendung. Eine kochend heiße Sendung. Eine höllisch heiße Sendung. Einfach nur. Die volle Dröhnung. Action, Bier und Silikon. Saturday, baby. In the club, in the VIP, baby, I'm swagging. I know how to get the party rocking. Come on, I'm a ladies' man, so baby, I can get a pretty thing out of them stockings. Plus, I got a feeling tonight is gonna be a good night, so maybe we can get the boots knocking. Going out in a limousine all around the world with my favorite girl in my cockpit. With her lips on my lips, trying to get a little kiss, and the only wish is she don't stop it. We gon' sip the crisp and get drunk with this before I hit the mist and start rocking. Cause tonight's the night, we gon' have a good night, so baby, let's get the party rocking. Come on. Favorite girl, oh girl, you and girl, type of girl that'll stay faithful, girl, even though you know you and girl. So we calling all of your friends tonight. What? Baby girl, it's your favorite night. So let's keep on rocking this Saturday. Yeah, so let's jump the gun and just have some fun. Sip coke, rum, and get tipsy. Get smashed tonight and have a blast tonight until the whole club starts to get dizzy. Cause you drink, party, and lose control. Drink Bacardi and sip Patron. Cause it's Saturday night and I don't wanna go home. So let's keep it going on. Saturday night, I feel the air is getting hot. Saturday night, baby. Thank you, baby. Wakefield Special. I'll make you mine, you know what I'll take it. Wir befinden uns in Oberkirch, im Rentschtal, im Amtsgericht. Der junge Richter in Oberkirch fragt seinen Kollegen in Aachen per Telefon: Hey Kollege, ich habe einen Schwarzbrenner hier vor mir, der Zwetschgengeist produziert hat. Wie viel soll ich ihm geben? Auf keinen Fall mehr als 4 Euro pro Liter. Ja. Haben wir noch einen? Aber natürlich. Zwei Freunde unterhalten sich. Prahlt der eine: Ich habe da einen Trick. Und da habe ich immer Erfolg. Ich schleppe eine Tussi aus der Disco ab und unterwegs halte ich an der Drogerie und kaufe Präservative. Da weiß sie gleich Bescheid, was ihr blüht. Toll, meint der andere, das probiere ich auch mal. Am Abend nach der Disco schleppt er eine Tussi ab, unterwegs hält er vor der Drogerie an. Sie fragt ihn: Ja, was willst du denn hier? Ah, ich will nur mal eben Präservative holen. Antwortet er: Sie, prima. Dann bringt doch gleich noch ein Päckchen Tampons mit. Saturday night, ja. Hey, Nachtschwärmer! Das ist ja nicht normal, aber das ist der Freitag bei Hitradio. Friday. alle, außer von alle. Was für ein Bass, hä? Was für ein Power! Bei mir geht's wieder rund hier. Ah, bei Bandys. Das ist doch nicht normal. Komm, wir machen Sex. Umgekehrt, haben wir das nicht letzten Monat gemacht? Ach ja, aber lass es uns zu Ende bringen. Ach nein, schon wieder Sex. Wir sind jetzt seit 17 Jahren verheiratet. Können wir nicht einfach Freunde sein? Ja. Ist ja krass, Mann. Come with me, I will show you the way. I will show you.

Die Südwestbank in Offenburg, Hauptstraße 35. Ihre mittelständische Privatbank in Baden-Württemberg. Südwestbank.de. Werte verbinden. Tschüss, Schatz. Wie? Heute kein Fahr vorsichtig? Ruf an, wenn du da bist. Liebling, du warst doch erst zur Volkswagen-Jahresinspektion. Und da ist die Mobilitätsgarantie doch kostenlos dabei. Mit Abschleppdienst, Ersatzwagen oder sogar Hotelübernachtung. Die Volkswagen-Jahresinspektion für nur 89 Euro. Plus Material- und Zusatzarbeiten. Für alle Volkswagen-Pkw Baujahr 2005 und älter. Jetzt bei Ihrem Volkswagen-Partner Autohaus Schillinger in Offenburg-Albersbösch. Braukultur der Ortenau. Ein Bier aus der Familienbrauerei Bauhöfer. Ausgezeichnet mit dem Bundesehrenpreis in Gold. Mit den unverkennbaren Bierspezialitäten. Seit über 150 Jahren in der guten Gastronomie zu finden. Und in der Region zu Hause. Jetzt aktuell. Ulmer Export und Pilsener. www.ulmer-bier.de. Deutschlands größter Marktplatz, fantastische Wanderwege, ein großes kulturelles Angebot und einfach das Mekka für Mountainbike- und E-Bike-Fahrer. Freudenstadt, einfach das bessere Klima und für jeden eine Reise wert. www.freudenstadt.de. Hier bei uns im Schlemmertreff ist alles noch ein bisschen anders. Das Personal ist freundlich, das Ambiente ist gemütlich. Und das Essen wird mit viel Liebe zum Detail zubereitet. Täglich mit 5 wechselnden Menüs und einem Service, der Sie begeistern wird. Der Schlemmertreff in Lahr direkt an der B3. Da, wo andere aufhören, fangen wir an. Alois Bieler, Ihre Praxis für Laserzahnheilkunde in Lahr. Mit unserer neuesten Lasertherapie behandeln wir Ihre Zähne auf modernste Art bis in die Tiefe und sorgen mit unserer Laser-Frischzellenkur für ein gesundes Zahnfleisch. Zahnarztpraxisbieler.de. Machst du mich an? Ich? Nein, der Balsamico von Theo der Essigbrauer. Der Höhepunkt für meinen Salat. Direkt vom Holzfass, ganz ohne Zusatzstoffe. Natur pur. Sei schlauer und kauf Theo der Essigbrauer. Erhältlich bei Edeka Südwest. Infos unter www.balema.de. M&O Möbelcenter Aachen. Die ganze Welt des Wohnens. Vom kleinsten Preis bis zum Besten vom Besten. Die Atrium Küchenwelt und das Otten Polstermöbelstudio werden Sie begeistern. M&O Möbelcenter Aachen, Fautenbacher Straße. Heute Abend, Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, Connection complete. Heute gibt's die Mega-Single-Party. Die gibt's ja jeden Monat, aber heute was ganz Besonderes. Erstens mal, im Zeichen der Oktoberfestwochen im Codex. Und dann gibt's heute jede Menge Angebote. Liebesgrüße aus der Lederhose heißt die Überschrift. Alle im Dirndl oder Lederhosen bekommen 10 Euro Bonusverzehr bis 24 Uhr. Dann gibt es ja die Original-Wiesenspiele, Wettnageln, Fallbude, Maßkrug schieben mit Krausi und Dosenwerfen. Natürlich Maßmix, Maßbier und die Armbänder, die den Single-Status zeigen oder nicht. Ja, grün, Single für alles. Single für alles offen. Rosa, willkommen im Punto. Rosa, blau, ich will nur Spaß. Rot, ich bin vergeben oder habe keine Lust. Da gibt es ja das lustige Briefe schreiben. Wenn jemand ganz schüchtern ist, schreibt einfach einen Brief. Und das Solo-Magazin. Das Magazin. Codex Club in Aachen. Codex Club in Aachen. Überregionales Single-Magazin ist das. Hat auch einen Stand. Und ein Glücksrad. Dabei. Ja, super. Ja, morgen Samstag, die Nacht der Tracht. Für alle in Tracht gibt es 10 Euro Freiverzehr bis 24 Uhr. Dirndl, Lederhosen oder Fastnachtstracht, wer keine bayerische Tracht hat. Die extra Wiesen spielen, Maß und so weiter. Dann heute in einer Woche, am 18. Just Another Ladies Night. Mehr Infos unter codex-club.de. Wow! Codex Club in Aachen. Und zwar Ladies Forever. Für alle Ladies bis 22.30 Uhr 20 Euro Freiverzehr. Bis 23.30 Uhr noch 10 Euro und bis 24 Uhr 5 Euro Freiverzehr. Aber wenn das mal sich nicht lohnt. Hello! Heute in einer Woche. Und morgen in einer Woche, Samstag, 19.10. Samstag, 19.10. Durstlöscher. Durstlöscher-Party. Seid gespannt auf Gaga und Zare Khan, welche in diesem Jahr mit ihrem Sound nicht mehr aus den Beatport Minimal Charts wegzudenken sind. Dann natürlich da Claudia Tahi, Ned O'Neill, Janis Abingidis, Kilian Hüssam, Hine, April Fate, Unüberlegt, Alexander Zirkel und so weiter. Auf zwei Floors, die Durstlöscher Party. Und nach meiner Sendung kommt dann die Live-Übertragung direkt aus dem Club. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Connection complete. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Jeden Freitag neu. Das ist wirklich tierisch gut. Verrückt! Weihnachten, Ostern, Geburtstag, Party! Sonnenschein, Mondschein, schöner Schein, geile Nacht, schwarzer Tag, Nacht zum Tag. Lauter, schneller, gnadenlos. Wow, was für ein geiles Programm, ey! Now for my next number, I'd like to return to the classics. So, hallo, Oktoberfest, Freunde. Dann noch kurz eine Blitzermeldung, die ist gerade eingetroffen. Ein Blitzer in Allmannsweier in der Kürzeler Straße. Dankeschön an die Tanja. Oh, Money Money aus den 60ern. Wahnsinn. Ja, ja, ich finde, Oktoberfest wird immer mehr. Kommt immer mehr. Ist immer ganz dicker drin. Man sieht es überall. Geil. Da. Hey. 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2. Clap your hands, everybody! We like a disco sound. Hallo Nachtschwärmer. Showtime. Let's get out. Yeah, party. Who's got the move? Wait. Hey, hey. das besser wie das Original, ha? Hi, Nachtschwärmer! Das ist der heißeste Start ins Wochenende. Wir katapultieren dich in die Freitagnacht. Danach braucht ihr nur noch Ruhe. Action zwischen Himmel und Hölle. Der heißeste Start ins Wochenende. Pausenlos. Das ist der Freitag. Was gibt's denn da? Die Extrawurst. Absolut durchgeknallt. Battle am Freitagabend. Oh Mann, das ist so cool. Hau rein. Hau rein. Sage ich göttlich, ja? Jean-Paul und Christina Aguilera, Spezial. Nachschwärmer, bitte besucht mich auf meiner Seite charlie2000.de. Da findet ihr drei Links, vier genau, einer zur Hitradio, zwei zu Facebook und einer zu Wirken Wen. Klickt an und klickt gefällt mir an oder abonnieren. Wird mich echt freuen, ja. Wie viel Bier hast du schon getrunken, Al? Wie viel Bier hast du schon getrunken? Ich sehe jede Menge leere Flaschen hier. Zufrieden, du Schwachkopf? Ja. Wir sind sauer auf dich, Al. Und du weißt, was das bedeutet. Oh, ja. Nein, Peck, bitte keinen Sex, um Gottes Willen. Oh, Peck, ich sehe dich an, alles nur keinen Sex. Bitte ja. Verschone mich. Nein. Willst du dir nicht erst deine Zähnchen putzen? Vor dem Sex? Das ist es denn hier los? Ich steh drauf. Puh, ja.

fehlt doch noch was. Ach, Mila Woman. Wusste ich doch, dass was fehlt. Mila Woman, meine ganz persönliche Wellness-Ration aus der Natur. Jeden Tag ganz du selbst sein, dir etwas Gutes tun, ankommen und innehalten. Mila, das Blütenbeeren-Pflanzensaftgetränk. Erhältlich in allen Edeka-Märkten. Mila-Woman.de. Mila, für ein neues Ich. Sie suchen Spiel, Spaß und neueste Spielautomaten? Aber bitte in gepflegtem Ambiente. Das alles bietet Magic Casino. Super Service, der überzeugt. Magic Casino. Spaß mit Niveau und Stil. Zweimal in Offenburg. Lahr, Stuttgart, Bodensee und rund um München. Magic-Casino.de. Magic Casino. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. Heute Abend. Freitag ist Codex da, ganz klar. Aber heute ist was Besonderes. Single Party, ganz klar, das ist ja öfters. Aber im Zeichen des Oktoberfestes, Liebesgrüße aus der Lederhose. Alle im Dirndl und in Lederhose bekommen 10 Euro Bonusverzehr bis 24 Uhr. Dann natürlich die lustigen Wiesenspiele. Die Armbänder signalisieren den Single-Status, die es gibt, die Leuchtarmbänder, das kennt ihr ja. Und das lustige Briefe schreiben für ganz Schüchterne. Und das ist einmalig, also zum ersten Mal Solo-Magazin. Über alle Regionen bekannte Solo-Magazin ist da mit einem Stand. Und einem Glücksrad. Aha. Ja, super. Codex Club in Aachen. Morgen die Nacht der Tracht. Wer in Dirndl, Lederhose oder Fasnachtstracht kommt, 10 Euro Freiverzehr bis 24 Uhr morgen. Wettnageln, Pfeilbude, Maßkrug schieben, Dosen werfen. Auf zwei Floors Musik. Oh, zapft es. Das Maßbier nur 7 Euro. Heute in einer Woche. Just another ladies night. Voll auf die Frauen eingestellt. Alle Ladies bis 22.30 Uhr, 20 Euro Freiverzehr. Bis 23 Uhr 10 Euro noch. Mehr Infos unter codex-club.de. Und bis 24 Uhr noch 5 Euro Freiverzehr. Also, das heißt, totaler Frauenüberschuss. Ganz klar. Dann kommt Samstag, der 19. Das ist morgen in einer Woche. Durstlöscher Party. Die Durstlöscher-Party. Da geht's wieder voll ab. Seid gespannt auf Gaga und Zahra Khan, welche in diesem Jahr mit ihrem Sound nicht mehr aus den Beatport-Minimal-Charts wegzudenken sind. Auf zwei Floors Claudio Tahi, Ned O'Neill, Janis Halpingitis, Kilian Hüsam, Hine, April Fate, unüberlegt Alexander Zirkel. Und nach meiner Sendung kommt da gleich mal die Live-Übertragung kurz nach 23 Uhr. Ja! Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Wow! Guten Tag, sein Name ist Null. Null, Null, nix. Ganz recht, der tierisch abgedrehte Extraordinär. Charlie 2000. Er ist der unmusikalischste seiner Art. Seine selbstgemachten Gesangsbücher will niemand haben. Doch er gibt niemals auf. Auf keinen Fall. Mein kleiner grüner Kaktus! Vergessen Sie alles, was Sie bisher über Horror wussten. Bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang Ärzte-Spezial. Man hört da richtig starker Bass drauf. Kurz vor 11:30, 22:28 Uhr am Freitagabend. Hallo Kelly, die Tochter von meinem Freund Al. Gefällt dir der Song? Das sind die Ärzte, Kelly. Oh Mann, die Gruppe hätte ich gern als Vater meines Babys. ich kann dich mit bekannt machen. Komm, stell mich mal vor, Kelly, ja? Also, ich bin Kelly und das ist Quasimodo. Hier kommt erst der Spaß und dann das Vergnügen. Kapiert? Das ist ja irre. Abgefahren, was? Abgefahren. Abgefahrene Action. Keine halben Sachen, einfach geil drauf. Alles, was du willst. Einfach der Hammer. Wow. Abgefahren. You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice, easy. There's just one thing. Job down in the city. You see, we never, ever do nothing. Working for the man. Nice, every night and easy. Day. We always but do it. I never lost nice, one minute of and rough. And I but we're gonna take the beginning of this song. And do it easy. Big wheel, keep but then we're gonna do the finish. Turning. Rough. Proud Mary. It's the way we keep do. On burning. Proud Mary. And we're rolling. Ooh, rolling. Ooh, rolling on a river. Rolling on the river. Left a good job in the city, working for the man every night and day. And I never lost one minute of sleep, and worrying about the way things might have been. Big wheel keep on turning, proud mirror keep on burning. Rolling, rolling, rolling. If you come down to the river, bet you're gonna find some people who live. You don't have to worry, 'cause you have no money. People on the river happy to give. Big wheel keep on turning, cow mirror keep on turning. Rolling, rolling, rolling. Rolling, rolling, rolling, rolling, 16. Este número está siendo ocupado. Por favor, inténtelo más tarde. No tenemos mucho tiempo. ¡Vamos! ¡Bolero! Genau, die letzte für heute. Kalle, hey Kalle, ist deine Frau durch die Schlammpackung schöner geworden? Hä? Anfangs ja, aber dann begann das Zeug abzubröckeln. Applaus, Applaus, ja. Aber nein, einen haben wir noch. Ein Mann geht wegen Beschwerden zum Arzt und sagt, Herr Doktor, ich bekomme meine Vorhaut nicht zurück. Der Doktor, sowas verleiht man auch nicht. Das ist so ähnlich, wo die Frau zum Doktor kommt und sagt, Herr Doktor, ich habe einen Knoten in der Brust. Sagt er, wer macht denn sowas? Ja. Was ist das schön? Nee, was ist das schön? From the minute that I seen ya, I was sweating ya like a freshman as a senior. I couldn't even sleep waiting for the next day just to see ya. Girl, just to see ya. When you walk by my heart, skip the beat like a scratch CD. I was knee deep in them four letters L-O-V-E. Sprung on spring love, damn, she got me. This that new millennium spring love. With Stevie V, the originator, Pitbull, the innovator. It's for the spring breakers out there in Cancun, Cabo, Rosarita Beach, Daytona Beach, Panama City. So this dedicated to y'all, you know it is. Go ahead and enjoy them, spring break, spring love. Stevie V, holla at them. Tears away, I gave you loving more than any other gave. Don't

fühlen und von den anderen Stämmen beneidet werden. Einfach toll, diese Wintergartenbesitzer. Hilberer, die Wintergartenexperten der Ortenau. Mehr unter myhilbererveranda.de. Heute Abend, Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, genau, Connection complete. Heute die, ich sag schon, Mega-Single-Party, weil das ist wirklich jede Menge Aktionen. Wettnageln, Pfeilbude, Maßkrug schieben mit Krause und Dosen werfen. Natürlich Maßbier und Maßmixe. Dann die Love-Letter-Aktion. Ihr könnt Briefe schreiben. Jeder oder jeder kann angeschrieben werden. Dann die Armbänder, die signalisieren den Single-Status. Das sind ja Leuchtarmbänder, die werden zwischenzeitlich gesammelt. Und in Dirndl oder in Lederhosen 10 Euro Bonusverzehr bis 24 Uhr. Ha! Und das Sol über alle Maßen weit bekannte Solo-Magazin ist da. Mit einem Stand auch. Und einem Glücksrad. Alles heute Freitag. Und nach meiner Sendung kommt ja die Live-Übertragung direkt aus dem Club. Codex Club in Aachen. Morgen Samstag die Nacht der Tracht. Der Bayer würde sagen, die Nacht der Tracht. Oder so. Okay, alle in Dirndl Lederhosen oder Fassungstracht, 10 Euro bis 24 Uhr, frei Verzehr. Die bekannten Wiesenspiele, offenes Bier und so weiter. Dann heute in einer Woche. Just another Ladies Night. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Heute in einer Woche für alle Ladies bis 22.30 Uhr 20 Euro Freiverzehr. Bis 23 Uhr 10 Euro Freiverzehr. Für alle Ladies bis 0 Uhr, also bis 24 Uhr, 5 Euro Freiverzehr. Haha. Ja, es war schon immer ein Vorteil, eine Frau zu sein. Das sage ich schon lange. So, dann morgen in einer Woche, Samstag, 19. Oktober. Durstlöscher. Durstlöscher. Die Durstlöscher-Party. Mit einem Wahnsinn-Line-Up wieder auf zwei Floors. Morgen in einer Woche, Samstag, 19. Die zwei Spitzenleute Gaga und Zarek Khan. Die waren, glaube ich, noch nie da. Wow! Mach schon mal die Zeit, die Zeit, die Zeit. Wow, wow. Geil ist geil. Spezial mit Charlie 2000. even lose. You can get any by the low. Permission not approved, it's okay, it's under control. Show me soprano, it's good you can handle. Maybe we start standing, come up in park road. Gonna lose and win, we got it the same road. Show me your perfect pitch, you got it my banjo. Tell it to what you look like, you blew out a candle. So I'm using, but you can make a whistle with the music. If you ain't got the whistle, you can do it. Give me the perfect pitch, you never lose it. Can you blow my whistle, baby, whistle? Sound of explode still rings in our ears once again. Sort ein paar Perlen. Torn Lock. Ja, mein Freund, du willst schon gehen? Wieso? Ich dachte, ich gehe noch mit deiner Tochter nach einer aus. Lächle den Dummi nur an, Dummi. Das ist mich nur anlegen, sie du mit mir ausgehen. Also, Al, tschüss dann, tschüss. Klau alles, was nicht angeschraubt ist. Und nichts wie weg. Oh, aber da passe ich extra auf. Dieser Kerl, das ist ja Wahnsinn. Denn jetzt kommt's Knüppeldick. Schräger, komischer, noch lauter. Das ist doch echt beknackt, dennoch irgendwie cool. Das gibt's nur bei Radio Oh. Ohne Rücksicht, ohne Kompromisse. Also nur dran. Gut drin, gut dran, gut drauf. Through the wall. Allen ein schönes Wochenende, Nachtschwärmer. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis kommende Woche. Bis kommenden Freitag, genau gesagt. Und dieser Song ist noch für die Mädels aus Durmersheim. Absender Claudia Johann. Ihr kennt Durmersheim? Nicht? Bitte. Durmische, sagt man. Der Mann, Spitzname, Bäretrio. Bei Facebook oder wer kennt wen? Über meine Seite ist das zu erreichen. charlie2000.de. Das sind die Links jeweils zu Facebook und zu wer kennt wen. Ja. Aus. Deutschland und der Welt. Hitradio Ohr, die Nachrichten. Im Studio Moritz Einzel. Bei einem neuen Schiffsunglück vor der italienischen Insel Lampedusa sind nach italienischen Medienberichten etwa 50 Menschen gestorben. Rund 150 weitere wurden demnach gerettet. Verzweifelt kämpften Menschen um ihr Leben, klammerten sich an Rettungsinseln fest, die Soldaten ins Meer geworfen hatten. Mit Hubschraubern wurden Überlebende auf die Insel Lampedusa geflogen. Andere wurden von Schiffen gerettet. Doch ein italienischer Kapitän sagte, wir haben Dutzende Tote gesehen, darunter auch viele Kinder und Frauen. Zu dem Drama kam es, als Flüchtlinge ein Militärflugzeug gesehen hatten und sich bemerkbar machen wollten. Unruhe brach aus, Panik, das Boot kenterte. Erst vor einigen Tagen waren mehr als 300 Flüchtlinge aus Afrika vor Lampedusa ertrunken. Zum neuen Flüchtlingsdrama vor Lampedusa, Claudia Wächter. Die Grünen wollen am Dienstag entscheiden, ob sie Schwarz-Grün eine Chance geben. Die Entscheidung soll direkt nach dem zweiten Sondierungsgespräch mit der Union fallen. Sollten die Grünen Nein sagen, bliebe Kanzlerin Merkel nur noch eine Koalition mit der SPD. Sie und CSU-Chef Seehofer trafen sich heute erneut mit SPD-Chef Gabriel. Bei dem 1,5-stündigen Treffen wurde das zweite Sondierungsgespräch am Montag vorbereitet. Wieder geht der Friedensnobelpreis an eine internationale Institution, an die Organisation für das Verbot von Chemiewaffen. Mit der Zuerkennung will das Nobelkomitee zur Zerstörung von Chemiewaffen beitragen. Bundeskanzlerin Merkel gratulierte. Sarin Tabun VX, das sind einige der hochgiftigen